bestreut. Doch du bist allein auf die Reichslage eingeschworen. Der Schädel auf Bad Karl geht schon. Du bist, du bist, du bist. Und das wirst du immer bleiben. Ja, du bist, du bist, du bist. Ein mieser kleiner Faschist. Du bist, du bist, du bist. Und das wirst du immer bleiben. Du bist, du bist, du bist. Ein mieser kleiner Faschist. In Uniform bei der Bundeswehr bist du nicht gleich im Dritten Reich. Schloss auf das Land, auf bessere Zeiten, auf Demokratie. Die klappt wohl nie am Stand, ich will für dich ganz groß. Hast viel Mut und legst gleich los. Aus in der Haus, das faule Pack. Mein Mund brennt. Du bist, du bist, du bist. Und das wirst du immer bleiben. Du bist, du bist, du bist. Ein mieser kleiner Faschist. Du bist, du bist, du bist. Und das wirst du immer bleiben. Du bist, du bist, du bist. Ein mieser kleiner Deutschland wunderbar, muss deutsche Träume werden wahr. Weltmeister, Europameister, es gibt nur einen Arschlochmeister. Du bist, du bist, du bist, und das wirst du immer bleiben. Du bist, du bist, du bist, ein mieser kleiner Faschist. Du bist, du bist, du bist, und das wirst du immer bleiben. Du bist, du bist, du bist, ein mieser kleiner Faschist.